Läuft. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Ride with the family down the street. Courtesy of Fred's 2 feet. Habe ich irgendwie falsch gemacht. Kann ich nochmal neu anfangen? Bitte. Kommt alles in die Outtakes. Oh ja, okay. Ja, komm. Mut zur Lücke. All right, ready? Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, courtesy of Fred's 2 feet. Scheiße, jetzt muss ich gucken. Oh, okay, ich weiß es. Through the courtesy. Okay. Flintstones, meet the... Ich will es auch nicht zu schnell machen. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street through the courtesy of Fred's 2 feet. When you're with the Flintstones, we'll have a yabba-dabba-doo time. A dabba-doo time. We'll have a gay old time. Die zweite Strophe ist das Outro. Ach, okay. Da gibt's hier. Ja. Wilma! Feed Feuerstein. Herzlich willkommen bei Feed Feuerstein, dem Labadabadoo-Cast, heute in der offiziellen ersten Folge vom Podstock 2019. Ich bin der Nerd, ich bin Steffen, ich bin heute nicht allein. Bei mir, habt ihr schon gehört, ist Travis. Yay. Hey. Und Flo. Bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam. Genau. Total spontan, das war eine Schnapsidee von mir kurz vor der ganzen Veranstaltung, weil ich glaube ich von einem Jahr, glaube ich mal so, haha, lustig, hier Feed Feuerstein, einfach mal so als Podcast-Idee rausgehauen habe und hatte das neulich im Timehop und dachte, warum nicht einfach mal als Podcast-Tisch einreichen, kann ja nur schief gehen. Was es vielleicht auch wird, weil ich mich nicht vorbereitet habe, Travis dachte, er muss nur singen, jetzt sitzt er hier auch. Bist du motiviert? Ja, klar, passt doch. Ja. Super, strahlst du die Lebensfreude aus und Florian ist nur so da. Ich bin nur so da, ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet. So, was ist das hier für ein weißes Ding, was du hast? Ein Zettel. Papier, war noch nicht erfunden damals. Da haben sie nämlich, das hat man gesehen, mit so kleinen Vögelchen auf Steine geklöppelt. Das war dann deren Faxgerät oder sowas, ne? Mhm. Ist so ähnlich wie heute, klöppeln wir auch auf kleine Geräten mit Vögelchen drin, aber. Ja, in die Vögelchen. Auf die Vögelchen. Man weiß es nicht. Ja, wir haben alle, glaube ich, ganz unterschiedliche Arten, wie wir mit den Feuersteins aufgewachsen sind. Travis, du hast beide Seiten kennengelernt, das amerikanische Original und die deutsche Bearbeitung. Mhm. Du hast gerade im Vorgespräch mehr oder weniger schon gesagt, da sind die Stimmen ja so ein bisschen vertauscht, ne? Es ist komisch. Genau, ich hab eigentlich zuerst die Deutsche gehört für ein paar Jahre und dann nach Kalifornien gezogen als Kind noch und genau, erstmal hat das Intro-Lied Lyrics, das wusste ich gar nicht. Okay. Und Outro oder ich glaube im Deutschen hat es gar keine Wörter, wenn ich mich nicht irre. Aber dann war es praktisch gespürt, so die Stimmen waren vertauscht. So im Englischen ist es so hey, Bon, how you going? Und Barney ist halt so, oh, hi, Fred, how, you know, thanks for coming. Und im Deutschen ist es halt, Barney hat so eine, hey, hi, Fred, wie geht's? Das war ganz komisch, so, hi, Barn, hey, Fred. Genau, und dann sowieso Feuerstein, Flintstone, was eigentlich das gleiche heißt. Mhm. Barney hieß Barney Rubble, Barney Keys, anstatt Gröllheimer oder so, ja, genau. Ja. Bedrock ist Bedrock, wie heißt die Stadt? Felstal, glaube ich. Felstal, ja. Yeah. Ich kann mich noch an Elvis Presselstein erinnern. Und Mr. Keasley, war der nicht irgendwie... Ich bin das auch, war der Chef oder das so? Das war der Chef, genau. Oh, Mr. Slate oder Mr. so. Mr. Slate, yeah. Mr. Schiefer. Ja, die hatten auf jeden Fall ganz witzige Namen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich hab halt als Kind das ganz gerne geguckt, bis ich mal irgendwann gehört habe, dass die Serie in den 60ern zur Primetime eigentlich lief und eigentlich für Erwachsene gewesen ist. Ja. Mhm. Also zumindest so gemeint. Und die haben halt am Anfang auch Zigarettenwerbung gemacht mit den Figuren. Ja, ja. Habe ich auch gesehen. Ja. Schwarz-Weiß noch vielleicht oder so. Ja, Wahnsinn. Ja, das war die erste Serie, die Hanna-Barbera wirklich für ein All-Age-Publikum gemacht hat. Das war das erste Mal so. Mhm. Und war ja, bis die Simpsons kamen, auch die erfolgreichste Primetime-Zeichentrickserie. Also hat sich ein paar Jahre gehalten. Wie lange eigentlich? 30 Jahre bestimmt. Ich wollte sagen, schon. Nee, also ja. Die Serie lief von 1960 bis 66. Ja, okay. Und dann ja. kamen aber, ich glaube, 12 Spin-off-Serien. Mhm. Stimmt. Ja. Wollen wir dann vielleicht mal für die Leute, die die letzten 64 Millionen Jahre unter einem Stein gewohnt haben, mal zusammenfassen, worum geht's eigentlich in den Feuersteins? Wer möchte denn mal? Ja, also, was vielleicht nicht jeder weiß, ist, weil ich das auch gar nicht kannte, ist, Feuersteins ist eigentlich auf eine Serie basiert, das heißt The Honeymooners. Stimmt nicht? Ich habe es auch immer gedacht, ich habe es gelesen, aber ich habe es nachgeguckt, das kam auf, weil die Autoren, oder also Hanna-Barbera haben Honeymooners Autoren dazugeholt, um die zu schreiben. Sie sind aber schnell wieder rausgeflogen, weil Honeymooners muss sehr viel Text haben, sehr viel Sprachwitz und diese Cartoon-Witze, die waren überhaupt nicht da drin in dem Drehbuch und deswegen sind die dann wieder entfernt worden. Aber ich hatte es auch öfter gehört. Ich dachte, okay, wenn auch nur oberflächlich halt Sitcom mit Familie und so, aber Hey, Honeymooners kenne ich sowieso gar nicht. Also das ist Ich habe 50er? Oder? 50er, ja. Ja. Yeah. Aber das ist halt auch so ein Macho-Typ, der irgendwie dann nach Hause kommt und irgendwie seine Frau verprügelt. Zumindest ist das, was hier so nach Deutschland drüber geschwappt ist. So. Und so ein bisschen sind die Feuersteins ja auch schon so, ne? So dieser Arbeiter, der im Steinbruch arbeitet, damit den Dinosauriern so den Fels runterknuspert. Und dann kommt der abends nach Hause und die Frau soll mal schön in den Haushalt schmeißen. Und da entstehen so ein bisschen die Konflikte dann eben zwischen ihm und Wilma. Und oft endet das eben auch damit, dass er dann eben vor die Tür gestellt wird und dann nicht wieder reinkommt. So, Wilma! Ja. Genau. Dann gibt es eben noch die Nachbarn, das sind die Geröllheimer, also die Rubbles. Ja. Barney und Betty, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Und die haben dann jeweils auch noch Kinder, nämlich Pebbles und Bam Bam. Ja, die kommen im Laufe der Serie dazu. Genau. Bei Bam Bam ist auch noch das Besondere, der wird ja adoptiert. Mhm. Und da haben sie wirklich eine ziemlich erwachsene Storyline da aufgebaut, auch weil ursprünglich bekommen sie da die Erlaubnis nicht, um das Kind zu adoptieren und Barney will sogar Selbstmord begehen, also es ist... Ja, ich kann mich so leicht daran erinnern, ja. Noch ein interessanter Fakt daran ist, die wollten eigentlich, das kam so zur zweiten, dritten Staffel dazu, irgend sowas. So. Am Anfang wollte es eigentlich, da rief jemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer die Firma war, er rief den Creator an und sagte, wird's ein Mädchen, ich habe gehört, ihr werdet ein Kind bekommen, wird's ein Mädchen oder Junge? So, es wird ein kleiner Junge. Und er so, das ist schade, denn wir hätten $1 Million verdienen können an Puppen verkaufen. Und dann er so, es ist ein Mädchen. Also es ist mehr oder weniger. Dann kam Pebbles, ja. Genau, und was an Bam Bam besonders ist, der spricht nicht, sondern sagt eben maximal seinen Namen und er hat Superkräfte. Also das ist eher so ein kleiner Steinzeitmensch, der kann halt Autos hochheben und hat eine Keule dabei, mit der er dann eben Leute verprügelt und so. Der ist so ein Übermensch irgendwie. Mhm. Ist das jemals erklärt worden, warum? Es gibt jetzt eine aktuelle Comicreihe, die bei DC lief, mit 12 Ausgaben. Da haben sie so ein bisschen erklärt. Aber das ist nicht wirklich kanonisch. Okay. In die Serie habe ich nämlich auch mal kurz reingeguckt, die ist auch nochmal ein komplett anderes Biest irgendwie. So. Das ist erwachsener. Erwachsener, genau. Sehr viel realistischer auch. Ja, was gibt's denn noch über die Feuersteine zu sagen? Es gab, glaube ich, so dieses, ich weiß nicht, ob ich das jemals verstanden habe, so dieses amerikanische Drive-In im Intro. Gleich im Intro, wo er dann eben diese riesige Rippe auf den, auf diese Autotür eben gestellt bekommt und wo das Auto dann auch so umfällt. Und das gab's ja in Deutschland gar nicht, ne? Also diese Drive-Thrus hier in Deutschland, das sind ja wirklich, fährst du mit dem Auto rein und kriegst das Essen wirklich in die Tüte und dann fährst du weiter. Und da war das ja wirklich so, du hast dein Essen bestellt, hast dich mit dem Auto auf den Parkplatz gestellt und hast dann irgendwann dieses Tablett so. Kein Drive-Thru, aber eben ein Drive-In. Genau. Und man kennt ja auch, die gibt's heute immer noch, aber vor allem in den 50er gab's die ja teilweise einfach würde man so per Radio bestellen, so habe Brontosaurus Burger und was auch immer und Milkshake und dann gab's natürlich die, wo die Kellnerinnen Rollschuhe rausfahren würden. Aber normal war einfach so, man würde irgendwie bestellen und dann kommt die raus und das war tatsächlich so ein Ding, das so auf der Tür, so im Fenster draußen ist und dann hast du halt da dein Tischchen und er muss gar nicht mal aussteigen, was sehr amerikanisch ist. Genau. Und das habe ich nämlich neulich gesehen. Ich habe das Biopic von dem Erfinder von McDonald's gesehen, diesen The Founder-Film mit Michael Keaton. Und da war das in der Zeit, wo McDonald's gegründet worden ist, wo noch gang und gäbe. Und dann sieht man das aber eben auch wieder, dieser Ständer aus Fensterbrett gestellt wird. Zwei Blocks von wo ich wohne, wo ich frühstücke in dem Diner, das war mal ein A&W Drive-In und das sieht man so, das ist so ganz flach, dieses Gebäude, also die Tische sind alle so und der Parkplatz ist halt so gebaut, das ganze Ding vorne, aber jetzt ist halt, you know, parken und man geht rein, aber man kann das sofort erkennen, oh, das war mal ein A&W. Und das ist so, ich finde das halt so witzig, weil das, also allein diese Szene, wie er dieses riesige Stück Fleisch, also diesen Dino praktisch kriegt und das Auto fällt um, das beschreibt für mich Fred Feuerstein so komplett, weil er so dieser, also kriegt nicht genug, muss immer mehr haben und kriegt den Hals nicht voll. Fand ich sehr schön. Also dieser Konflikt dann eben auch in der Familie ganz schön porträtiert. Er hat ja tatsächlich auch ein Spielproblem und so Sachen. Also ja, es wird auch in mehreren Folgen mal thematisiert, so wie man das halt in den 60ern gemacht hat. Und die treffen sich mit den Wasserbüffeln. Das ist so eine Männervereinigung, so ein Männerclub. Ja, mit diesem riesigen Büffelhelm mit so Hörnern dran und das ist alles so ganz furchtbar dekadent. Und die Frauen haben sowas eigentlich, glaube ich, gar nicht, ne? Die treffen sich irgendwie beim Wäsche aufhängen und reden so über den Gartenzaun so, ne? Ja, irgend sowas, ja. Das stimmt. Ja, sonst so ich fand schon so ziemlich kreativ, so Autowäsche, wäre irgend so ein Riesendinosaurier, das wie ein Elefant Wasser spuckt und ja, das Ganze so einfach. Da gab's ja Dinosaurier und Säugetiere gleichzeitig, ne? Also du hattest ja Mammuts und Dinos und Säbelzahntiger. Und aber dann so Vögelchen, die noch irgendwas, so ein Vögelchen war dann eben in der Kamera drin, hat es angeguckt und hat es dann abgemeißelt mit dem Schnabel. Ja, oder als Plattenspieler den Vogel umgedreht, das läuft. Dann auch, also der Elefant war dann irgendwie auch die Spüle. Da haben sie dann eben auch das Geschirr mit sauber gemacht. The Garbage Disposal. Wir haben ja in den Wasserdings, da ist ja, da wird das so zermahlen, kann man einfach Abfall reinschmeißen. Das war auch immer so ein Schwein oder aber etwas auch essen. Genau. Ja. Oder, ich glaube, sie hatten auch so einen kleinen Mammut als Staubsauger, den sie schon rumgeschoben haben. Rasenmäher auch, da saß dann vorne so einer, hat das dann abgeknuspert. Das war total schräg und das haben sie also alles versucht irgendwie zu erklären. Die Autos sind im Grunde genommen fußbetrieben, da laufen sie dann eben so drunten. Das war immer sehr schräg und war auch nicht immer so ganz konsequent, weil die fuhren dann oft auch einfach so, ohne dass die Füße zu sehen waren. Ja, das war ein bisschen schwer zu zeichnen. Das ist ja auch in dieser Serie, wo die Hintergründe sich dann immer wiederholen und wiederholt und wiederholen. Ja, genau. Ja, so eine ganz klassische Hanna-Barbera-Serie eben, also wie man sie dann später, vor allem in den 90ern gab es dann nochmal so eine Renaissance, wo man dann versucht hat, die Serien wieder genauso zu produzieren, so vom Aussehen her. Und sehr viele aus den 90ern erinnert dann ja auch stark an, weiß nicht, Jetsons oder eben auch. Ich glaube, frühe 90er, ich hatte ein Fred Feuerstein T-Shirt und so, das war so eine paar Jahre wieder voll in, so Bugs Bunny und dann auch, ich hatte so Feuerstein und keine Ahnung was, you know, 20, 30 Jahre nachdem es eigentlich gelaufen ist. Aber die Serie, du hast wahrscheinlich mehrere Sachen rausgesucht, die wurde ja auch immer wieder rebootet so ein Stück weit. Ne? Genau, in den 70ern gab es dann die Pebbles und Bam Bam Show zum Beispiel. Stimmt. Ich glaube, da waren sie auch dann Teenager oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Genau. Und da gab es verschiedene Flintstones Comedy Hours und Comedy Show. Also nicht nur mit der Familie Feuerstein, sondern auch mit anderen Hanna-Barbera-Charakteren oder auch Captain Caveman. Oh ja, Captain Caveman, ja, genau. Ja. Ja, und so diverse Sachen. Es gab auch, was ich interessant finde, Fred und Barney Meet the Thing und Fred und Barney Meet the Schmoo. Also Marvel's The Thing. Okay. Ja. Und der Schmoo ist eine Figur aus dem Little Abner Comic Strip, so eine komische. So ein weißer war das, ja, ne? Ja, genau. So ein weißer Blob irgendwie. Auch sehr merkwürdig. Ja, die Flintstones Kids, da haben sie das gemacht, was sie überall gemacht haben, haben also die Originalfiguren genommen und als Kinder Abenteuer erleben lassen, war jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, und das nächste, was kommen wird, vielleicht dieses Jahr, ist Yabba Dabba Dinosaurs. Okay, gibt's echt was Neues? Ja, es ist schon seit längerem geplant. Es sollte mal, wie heißt er, der Family Guy und American Dad macht. Das heißt McFarlane. Ja, genau, der sollte mal etwas machen, aber das ist irgendwie wieder eingeschlafen und jetzt wird wohl dieses Jahr eine neue Serie kommen. Ach, spannend, weil ich hätte nämlich, also es gibt seit ein paar Jahren versucht, das wieder zu rebooten. Ich habe da neulich mal Material von gesehen und das war echt grenzwertig. Also das ist also nicht, dass die Flintstones unproblematisch wären. Also da gerade so dieses Frauenbild, was dann so ein bisschen vor sich hergetragen wird, ist total antiquiert und aber aus den 60ern. Aber das haben die halt in diesem Reboot auch gemacht. So, ne? Und das ist halt schon. Dazu muss man aber auch sagen, die Serie ist aus den 60ern. Die Serie ist aus den 60ern, aber das ist ja nur kein Grund, das in der Heutzeit so weiterzuführen. Das würde heute auch nicht funktionieren. Nee, das ist, glaube ich, auch so ein Nostalgie-Ding auch. Ich fand das so ganz spannend, weil am Ende der ersten Serie gab es dann ja diesen kleinen, nee, den großen, wie hieß er denn? Gazoo. Den großen Gazoo, dieses kleine Alien, was dann dazu kam, diesen grünen. Ja, und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass so eine Serie dann keine neuen Ideen hat. Ne? Ja. Und das hat sich eigentlich auch über die weiteren Iterationen so fortgeführt. Ich hatte gerade schon mal die Jetsons angesprochen. Mhm. Und das ist ja eine Serie, die in der Zukunft spielt. Mhm. Wenn ihr euch das, und das ist eigentlich ein relativ ähnlicher Stil, nur halt eben ein ganz anderes Setting. Es gibt ja so ein Headcanon, so eine Verschwörungstheorie, dass das eigentlich ein Universum ist. Ist es. Und dass also die Apokalypse stattgefunden hat und sich die High Society sich in die Luft erhoben hat, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Lade, ja, okay. Ja, ja, okay. Die können sich das eben leisten und die anderen, die arbeiten oder leben eben mit den niedrigsten Mitteln und sorgen da eben für Rohstoffe und dies und das. Und das kann man allein dadurch erklären, die haben Fernsehen, also ein funktionierendes Fernsehen, wo Bilder kommen. Ja. Und das können ja keine Tiere sein, die das herstellen. Das stimmt. Ja, okay, ja. Das ist, also das ist so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat sich so ein bisschen mein Gehirn gedreht. Also ich mag die Theorie auf jeden Fall. Ja, super. Widerspricht ein bisschen dem Film The Flintstones Meet the Jetsons. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, gab's nicht ein Crossover? Ja, genau. Bin ich, ja. Ja, doch. Ja. Aber die Jetsons sind ja eh auf den Flintstones aufgebaut worden. Also ja. Ist ja auch genau das Gleiche eigentlich. Genau. Ja. Wobei ich die Jetsons nie so gerne geguckt habe, aber dieses Crossover gehört, glaube ich, auch zu meinen liebsten Kindheitsfilmen. Den habe ich unfassbar oft gesehen, ja. Die Jetsons waren eigentlich damals auch nicht wirklich erfolgreich. Es gab eine Staffel und das ist in den 80ern aber nochmal raufgekommen. Und da haben sie dann noch zwei weitere produziert mit anderen Sprechern, glaube ich. Mhm. Die fallen aber qualitativ nochmal ab. Ja. Also. Ich habe die Jetsons auch geguckt und ich glaube, die kamen immer hintereinander oder so bei uns. Ich weiß es nicht mehr, aber ich. Ja. Sehr nah beieinander auf jeden Fall, ja. Das fand ich schön. Wollen wir mal über die Realfilme reden? Es gibt ja auch die Flintstones als Realfilme, die ich, also den ersten, den mochte ich noch, als ich klein war. Mhm. Und heute finde ich John Goodman, ich mein, Top-Besetzung. Ja. Rick Moranis als Barney. Aber die sind halt auch nicht gut gealtert, oder? Nicht wirklich. Die waren damals schon, man konnte sie gucken, ja, es war ganz lustig, aber so richtig gut, wahnsinnig. Nicht so wirklich. Das ist ganz spannend zu sehen, also dass so eine Serie eben dann, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du es in den 90er Jahren nochmal so neu erlebt hast, eben weil es diesen Film vermutlich auch gab, genau, oder? Ja, genau. Ich war, an den Film kann ich mich erinnern, da war ich genauso 10 oder 12 Jahre alt und hab's geliebt. Gab's da nicht... Machen die noch einen Film oder es gab einen zweiten? Okay, den zweiten glaube ich kenne ich gar nicht. In Viva Rock Vegas. Rock Vegas. Das sagt mir was, aber ich glaube nicht, dass ich das. Da sind glaube ich noch mal ein Stückchen jünger und lernen sich irgendwie kennen. Genau. Der ist auch noch mal anders besetzt, der Film, ja. Wann kam der raus? 2000. Auch mit John Goodman, glaube ich. Nee, die Darstellenden waren andere. Die waren alle noch mal einen Tag jünger. Ja. Genau. Das glaube ich habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, aber kennt ihr auch den ersten Kinofilm? The Man Called Flintstone. Den habe ich auf DVD. Der ist aber auch... Den kriegt man... Ja. Das ist ein Agentenfilm. Das war 66 nach dem Ende der Serie, als gerade die James-Bond-Filme aufkamen. Was? Ja. Da haben sie einen Fred und Barney erleben, so richtiges Agentenabenteuer. Ist es noch Zeichentrick? Es ist noch Zeichentrick. Okay. Es ist grandios. Fällt... Der heißt Steini Schlag... Okay. Im Original der James Bond, der fällt irgendwie aus und dann finden sie raus, dass Fred Feuerstein exakt genauso aussieht und dann muss der jetzt eben diesen Fall lösen und es ist wirklich wie so James Bond Bösewichte und mit Raketen und so ganz. Ich hab das sogar Inselversteck gesehen, oder so. Und den gibt's gar nicht in Deutschland. Es gibt auch, glaube ich, keine DVD-Veröffentlichung in Amerika. Also der ist einfach wirklich nicht veröffentlicht. Irgendwo gibt's eine. Aber ich habe mir die aus Italien, habe ich mir die importiert. Und da ist auch die englische Tonspur drauf. Deswegen habe ich den. Komisch, Also ansonsten hätte ich den auch nicht, habe ich mir vor ein paar Jahren, das war auch so ein bisschen so die Initialzündung für diesen Podcast, vor Jahren auf DVD mal dann besorgt in so einem Impulskauf für ein paar Euro bei Amazon einfach, weil es den da günstig gab. Aber den gibt's tatsächlich, obwohl ich den als Kind auf Deutsch gesehen habe, natürlich ganz häufig, nicht auf deutscher Tonspur. Ich glaube mittlerweile doch. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er auf Deutsch jetzt heißt, aber ich glaube, der ist vor kurzem rausgekommen, ist aber preislich noch ein bisschen... Okay. Ja. Naja gut, ich hatte da damals, das waren keine 10 Euro, die ich dafür bezahlt habe, einfach weil es Italien-Import war, irgendwo ein Restposten oder sowas. Das war nicht der Rede wert. Aber das ist wirklich so ein Kindheitsfilm von mir gewesen und wir haben den vor ein paar Jahren dann nochmal rewatcht. Der ist auch nicht so gut gealtert, leider. Man kann nicht alles haben. Ja, jetzt sind wir ein bisschen sehr schnell durchgekommen. Es gibt ja noch mehr zu erzählen. Gibt ja noch, hast du noch was? Oh, ja. Ja. Es gibt ja noch andere Filme, also auch animierte, ist gerade auch so in den letzten Jahren. Ich meine, gut, bei Scooby-Doo haben sie ja wirklich Hunderte gemacht. Übertrieben. Aber es gibt einen Wrestler-Film mit der Familie Feuerstein. Okay. Und ich glaube auch, sie haben sich an Original-Wrestler gehalten, da haben die wieder parodiert. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich habe nur ein paar Bilder gesehen, es sieht ganz lustig aus. Ja, und es gibt, es gibt ja auch noch ganz viel, es gibt ja, die Comics haben wir schon angesprochen, genau. Da gibt es ja auch immer wieder neue Sachen. Es gab insgesamt 16 Computerspiele. 16, okay. Ja, von 1986 bis 2006. Und es gibt ein es gibt dieses eine legendär schlechte für ein NES, glaube ich, das war das erste von 86, oder? Das ist ganz, in der Liste. Dann ist es vielleicht auch ein Bootleg gewesen, aber es gibt so ein unfassbares Trash-Spiel, also was auch nicht zu steuern ist oder irgendwie sowas, da fällt der andauernd irgendwie in die Kuhle und ins Loch und kommt da nicht mehr raus, keine Ahnung. Es gab auch insgesamt 20 Musik-CDs, unter anderem Hänsel und Gretel Sing the Flintstones. Warum? Ich weiß es nicht. Warum? Aber ich fand das so bizarr. Ich kann da nichts anderes zu sagen, aber das ist, warum? Ja, ist das denn, was würdet ihr sagen, sind die Feuersteins, die Flintstones heute noch eine Marke? Könnte man das noch, also wenn du sagst, dieses Jahr kommt eine neue Serie, kann man das noch bringen? Ja. Absolut, ja. Ja. Denke ich auch auf jeden Fall. Ja. Was müsste passieren mit der Originalserie, damit man das heute noch seinen Kindern zeigen kann? Also, beziehungsweise die neue Version mehr oder weniger. Wie müsste das geändert werden? Du hast das Frauenbild schon angesprochen. Ich meine, es ist wie in diesen alten Serien oft so, der Mann hat das Sagen, aber die Frau ist sowieso die Schlauere, die macht hintenrum immer, wie sie es will. Das müsste man natürlich ändern. Genau. Also der Mann muss ja schlau sein. Nein. Ja, ansonsten, glaube ich, muss man gar nicht so viel ändern. Also man kann auf aktuelle Themen eingehen, indem man sie parodiert da. Ich denke, da könnte man einiges draus machen. Das Ding ist, also ich habe den Eindruck, sowas wie die Feuersteins in modernen gab es ja schon mal mit King of Queens. Das war schon irgendwie ähnlich. Ja. Also so dieser grobschlächtige Typ mit der Frau, die dann so im Hintergrund so also ihr Ding durchzieht und das clasht immer so zusammen. Das war schon, ist vielleicht auch so ein Sitcom-Archetyp, ich weiß es nicht. Gerade so dieser Mann-Frau-Konflikt, dass sich das also wirklich, also die Feuersteins kann man ja als Sitcom bezeichnen, haben wir ja, glaube ich, auch schon gesagt. Ja. Ich glaube, sie hatten auch eine Lachspur. Die hatten am Anfang eine Lachspur, ja, genau. Das haben sie dann auch fürs Deutsche komplett rausgenommen, ne? Zum Glück, glaube ich. Ja. Ach, genau. Tatsächlich? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Yeah, Wahnsinn. Ja. Weil das nervt total, so eine Lach. Und vor allem in so einer Zeichentrickserie ist das halt auch so, total so komplett. Das stimmt, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Aber ja, tatsächlich. Ja, keine Ahnung, ich hab gehört, die wollen von den Jetsons einen Realfilm machen. Der ist jetzt irgendwie auch so schon ein, zweimal angefangen worden, dann wird gecancelt worden. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist, so Zeichentrick-Franchises immer wieder neu zu beleben. Also ich bin jetzt gespannt, dass sie diese Serie dieses Jahr entstanden ist. Ich habe es auch nicht mitgekriegt tatsächlich. Das Jetsons wäre komischer. Flintstones ist halt, das ist schon fast eher Fantasie und okay. Aber Jetsons, das war so richtig 60er Sci-Fi. Ja, so Retro-Sci-Fi, und, wenn die das so wieder machen, okay, dann will ich das gucken. Aber wenn sie jetzt das Ganze wieder auffrischen und moderner machen, weil wann findet überhaupt Jetsons statt? Das ist ja im 21. Jahrhundert und das war gar nicht mal so weit in der Zukunft. Genau, stimmt. Ja. Und das ist halt so, ich fänd's halt in der Verbindung gut. Also heutzutage muss ja auch alles immer sofort so ein Shared Universe sein. So dieses Marvel Universe oder DC Universe im Kino, dann da könnten sie dann ja eigentlich auch gleich anfangen und alles von Hanna-Barbera irgendwie verfilmen. Ne? Also dann auch Scooby-Doo. Nee, Scooby-Doo haben sie ja auch schon gemacht. Ja, zu oft. Zu oft, ja. Gibt's ja auch zu Genüge. Ja. Ja, die ganzen Figuren sind ja eh in diesen Lev Olympics und diesen Serien zusammengeschmissen worden. Ich glaube, da gab's ja jetzt auch noch mal was Neues, oder? Space Race, oder wie heißt das? Wacky Races. Wacky Races. Space Race gab's aber auch, das war dann im Weltraum halt, ne? Ja, da waren auch, alles bunt gemischt, und ich wusste manchmal nicht, wer die Leute waren, weil es waren so viele verschiedene Zeichentrickfilme. Da war Captain Caveman aber auch dabei, ne? Der war, glaube ich, auch dabei, ja. Ja, genau, der hatte auch ein Auto da. Genau. Nee, das habe ich auch unfassbar gerne geguckt, das war ja auch in diesen Comics mit dabei, Wacky Races, ne? Das war so Mad Max-artig, wenn du dich erinnerst. Genau, ja. Ja. Das war auch dann eine Miniserie. Genau. Ja, ja, die Comics, die habe ich mir kurz angeguckt, so die ersten zwei Hefte, und ich habe die, glaube ich, nicht verstanden. Also das war so komplett anders als die Feuersteins. Also ich fand es großartig, wenn du das wirklich dann so durchliest, das sind so Geschichten, die sich so langsam entspinnen, dann weißt du, am Anfang denkst du gar nicht, dass das eine Storyline ist, und am Ende gerade so religiöse Themen und sowas. Oder auch einfach die Ideen, wie Fred und Barney sich kennengelernt haben als Soldaten im Baummenschenkrieg. Die Wasserbüffel sind dann ein Veteranenverein und solche Sachen. Also sie haben so da einiges. So, okay, ja. Und selbst die Haushaltsgeräte haben so leichte Storylines bekommen. Vom depressiven Staubsauger, der sich mit der Bowlingkugel so ein Gürteltier. Ich glaube, sie hat mich verliebt und ist dann weggeworfen worden, und da war sie sehr traurig. Oh nein. Nee, ich fand das, also allein der Zeichenstil, der war eher realistisch. Ja. Ne? Das ist ja, also hat gar nicht so sehr mit den Comics was zu tun. Ja, die haben da damals sehr stark experimentiert in diesen Hanna-Barbera Comics, und das wich mir zu stark davon ab. Da gab es auch Scooby-Doo Apocalypse. Das irgendwie. Einzige, was noch läuft, aber genau. Wird jetzt bald, glaube ich, auch beendet. Oh. Ja, demnächst. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber was mir einfällt ist, als Fred Flintstone zuerst gezeichnet wurde, so als Konzept, hatte er einen Bart und 6 Punkte, und es kam zurück, lose the beard, und also muss moderner aussehen, und maximum 4 Dots. So, also, und dann gab es halt den so. Aber ja, ich weiß nicht, warum ich das weiß, aber ja. Yes. Ich finde, die haben auch oft keine Hose an. Das sind nur oft so diese Kittel. Stimmt, ne? Diese, ja. Diese mit Krawatte noch? Mit ja. Und dann auch ein Podcaster. Ja. Und dann haben sie oft auch keine Schuhe an, sondern, also das stelle ich mir auch furchtbar vor, wie er dann eben also im Auto sitzt und dann über die Straße, und dann sind die sind ja geteert doch. Ja. Ich denke irgendwie schon, ja. Ja. Wo irgendwann, ich glaube in den Dingen mit John Goodman oder so, dann rauchen auch die Füße hier und da, genau. Mit den Bremsen und sowas. Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt, der in den Filmen überhaupt nicht mehr so funktioniert, weil das ja so halbe Cartoons auch sind mit den Geräuschen und alles. Ich stelle mir das beim TÜV lustig vor. Oh ja, ist alles in Ordnung, sie brauchen neue Hornhaut. Genau. Ja, ich weiß es nicht. Was man noch erwähnen könnte, wäre Dino. Das haben wir gar nicht angesprochen, das Haustier. Stimmt. Von denen, ne? Sie haben zwei Haustiere. Ich habe zwei Haustiere. Also am Anfang zumindest den Säbelzahntiger auch. Stimmt. Das ist nämlich der am Outro. Am Outro ist ja auch. Genau. Ja. Okay, weil die Lyrics, soll ich das singen? Ja. Okay. Alright. Das Outro geht nämlich so: Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family from the town of Bedrock. They're a patriot out of history. Someday, maybe Fred will win the fight. Missed. Oh. Someday, maybe Fred will win the fight and put the cat out for the night. Und dann sieht man eben, you know, I have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time, da-da-da-da-da, Wilma! Weil die Katze ihn ja raustut. Ja, genau. Das ist ja dieser Säbelzahntiger, ja. Aber der kommt in der Serie gar nicht so häufig vor, oder? Am Anfang ein bisschen, aber ich glaube dann auch nicht mehr. Irgendwie, dann war es immer Dino, ja. Wenn er nach Hause kommt, und ja. Der war ja, in dem 90er-Film war der ja computeranimiert, und das sieht ja dann doch relativ spektakulär aus. Also für die 90er-Jahre ist das dann doch gut, Ich meine, das war jetzt nicht CGI im Sinne von Jurassic Park. Eben. Aber das ist halt auch so witzig, dass das so die Zeit von Jurassic Park eben auch war. Also dieser Dino-Craze dann auch. Ne? Also, warum haben sie ja nicht einfach den gleichen? Nee, aber. Genau. Willkommen in Bedrock. Was auch immer, was ich komisch fand, aber das ist in vielen Zeichentrickfilmen vielleicht so, auch Disney und so. Warum gibt es manche Hunde, die reden können, und dann ist Pluto da? You know? Genau. Und das ist genau so. Selbst der Staubsauger und alle können reden. Und dann haben die halt einen Dino. Also das Haustier eben nicht. Ist halt. Wobei ich glaube, dass die Haushaltsgeräte geredet haben, war ja immer nur so der Bruch durch die vierte Wand. Wenn die kommentiert haben, wenn die kommentiert haben, was gerade im Haushalt passiert, so nach dem, ich arbeite mich hier kaputt und ich kriege keine Dankbarkeit, genau, oder irgendwie sowas. Ne? Das war ja dann eher so die Motivation. Das kann gut sein. Ja. Aber die Flintstones hatten ja nicht nur die Gröllhammers als Nachbarn, sondern im Laufe der Serie auch andere. Nämlich die Crewsomes und die Frankenstones. Okay. Kennst du die? Es war 66 bis 69 liefen ja die Munsters und die Addams Family. Yeah. Und das war halt so eine Familie, die waren so angelegt. Ich glaube, die Frankenstones waren die ersten, die in der Serie dann ein paar Mal aufgetaucht sind. Die Gruesomes dann später in so Filmen. Yeah, weil es gab ja noch eine Reihe von Fernsehfilmen danach, mit dem Ende der Serie. Und das war wirklich so ein Frankenstein-Charakter. Mhm, die fand ich auch immer sehr lustig. Die hatten, glaube ich, auch irgendwann mal eine eigene Serie, eine von den beiden. Ah, okay. Aber auch nur sehr kurz, ja. Nämlich. Ha. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr dran. Wie viel ist denn eurer Meinung nach, also du sagtest ja, die Serie würde nochmal rebootet werden, wie viel ist denn von dem Original noch da? Wie beliebt ist das heute noch? Ich denke schon, dass es noch beliebt ist. Ich meine, die Frage ist jetzt, unter Kindern oder ist es nur noch, ja, Nostalgie? So, ja, Babyboomers, genau. Und wir und, you know. Es ist in der Popkultur. Aber die, yeah, Popkultur sind halt alte Männer wie wir. Ja, alte Männer. Genau. Man wächst nicht mehr mit dem auf, glaube ich, vielleicht. Wie ist das in Amerika? Wird das da noch wahrgenommen? Also ist das so? Absolut, ja? Absolut. Ja, ja. Und es gibt ja, wir haben so komische Traditionen um Weihnachten und Thanksgiving und so rum. Alle Fernsehserien der Welt, die aus Amerika kommen, haben eine Weihnachtsfolge, eine Thanksgiving-Folge. Und im Weihnachten werden einfach die alle gespielt. Und heute noch sieht man Charlie Brown und die Flintstones und Christmas Special. Star Wars Christmas Special. Oh nein, bitte nicht. Das sieht man aber nicht mehr. Das ist George Lucas nicht. Aber einfach das als Meme praktisch, als so zwei Wochen vor Weihnachten. Und ja, da kommt auch Flintstones und alle, vor allem aus den 60er, weil es ist wirklich so dieses Markt hier. Aber ich denke, man, wenn man immer noch, also Popkultur, wenn man ein T-Shirt oder so heute noch hat, das erkennt man und ja, warum nicht? Das ist auch so universell einfach, also diese kantige Figur mit dem kantigen Gesicht und dieses Orange mit den, yeah, mit den Dots, mit diesen Streifen dann eben da drauf. Das ist auch eine sehr simple Figur, aber eben auch sehr schnell wiedererkennbar. Ja, wie sieht das? Hast du den Eindruck, dass das nochmal funktionieren kann mit dem Reboot? Also siehst du da eine Chance? Es ist immer die Frage, wie macht man's? Genau. Eine gut gemachte Serie hat immer eine Chance. Mhm. Mhm. Also ist ja schon auch etliche Male richtig schief gegangen. Also ich kann mich an die Powerpuff Girls erinnern. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da ist ja der Reboot komplett, also meiner Meinung nach zumindest, in die Hose gegangen. Aber wenn man sich zum Beispiel My Little Pony anguckt, Positiv Beispiel, also, auf jeden Fall. Es geht alles. Ja. Ja. Ich lasse mich überraschen, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ja, vielleicht treffen wir uns dann ja nochmal wieder für einen Watch-Along-Podcast, irgendwie dann die neue Serie. Labadabadu in Viva Rock Vegas. Genau. Der Labadabba in Reboot. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas brillant Wichtiges vergessen, was ihr noch loswerden möchtet, deinem schlauen Zettel? Das meiste hatten wir. Also neben den Comics gab es einen Comic-Strip von den 60ern bis in die 90er. Muss man nicht unbedingt. Also, wie viele dieser Auftragsarbeiten, nicht unbedingt lustig. Ja, ansonsten habe ich auch nicht wirklich viel. Wichtige Sache noch. Es gibt ein neues Lego-Set. Stimmt, die sind in den Lego-Sets mit dabei. Ja, genau. Und das ist echt schön. Also auch mit dem Haus und mit verschiedenen Haushaltsgeräten und das Auto und sogar Protosaurier-Lego-Rippchen. Das ist sehr cool. Okay, das ist cool. Okay. Ja. Die sind nämlich, ich glaube, die kamen auch zuerst in den Videospielen, in den Lego-Videospielen kamen die zuerst vor und danach eben auch als Spielset. Okay. Das haben sie nachgeschoben dann tatsächlich. Ich find's rückblickend betrachtet eine schöne Kindheitserinnerung, obwohl ich glaube, viele von dem Humor bei der Übersetzung verloren gegangen ist. Kann ich mir vorstellen. Ich hab's viele Wortspiele, aber man sieht auch, die haben sich Mühe gegeben, dass sie einfach neue Wortspiele erfunden haben. Ja, aber und dann vieles geht verloren. Und natürlich, wenn du als Kind da drauf guckst, verstehst du einfach auch nicht, was da gerade passiert. Dann siehst du die. Vor allem auch, sie hatten ja viele, du hast die Elvis schon angesprochen, viele bekannte Leute, die sich da parodiert haben. Ja. Frank Sinatra war, glaube ich, da. Genau. Drin, Und dann die Namen hatten irgendwas mit Stein, da musst du erstmal die Originalperson kennen, da muss das richtig übersetzt sein, dass du es verstehst. Mhm. Und also da geht viel verloren, aber. Weil ich glaube, manche der Wortspiele waren eben mit den Geräten. Und das geht Witz ist weg, ja. Ich muss tatsächlich nochmal in die Sendung reingucken, um dann nochmal für mich festzustellen, ob das noch geht oder nicht. Also, das ist bei mir ein bisschen her, aber es hat noch geklappt. Hat noch geklappt. Besser als die Jetsons auf jeden Fall. Ja, da bin ich auch nicht. Ich habe versucht, den Jetsons, das ist ein Kinofilm oder ein Fernsehfilm, den Trickfilm zu gucken. Den kannte ich als Kind nicht. Und den habe ich nicht halb geschafft oder sowas. Der ist, also der Jetsons-Film im Vergleich dazu ist wirklich ein bisschen schwieriger. Mhm. Die sind auch langsam erzählt. Also das, Ich glaube, was bei den Jetsons noch mehr auffällt, ist, das spielt in einer futuristischen Zukunft. mit einem Weltbild der 60er. Genau, ja. Das ist da. Und schwer. Wenn die das irgendwie, wenn die das kreativ erhalten können, dann können die ja, you know, ein bisschen 60er Sci-Fi oder irgendwie, aber ja, müssen die schon sehr talentiert sein, glaube ich, das irgendwie, ja. Gut, ich sehe gerade, wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Mir fällt auch einfach nichts mehr ein. Ich denke, Wilma! Wilma! Genau, dann bedanke ich mich bei euch. Danke, Travis, für deine Perspektive. Danke, Sprumpelflo, für deine Expertise, möchte ich mal nennen. Und danke, Steffen, fürs Moderieren. Wie verabschiedet man sich denn in Bedrock? Vielleicht einfach auf drei alle mal Wilma. 3, 2, 1. Wilma! Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.